Hitman von J.C. W. Brook, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore. Die Regie hat Klaus Mehrländer. Noch Tee, mein Lieber? Danke. Eine Waffe? Danke. Weißt du, mein Lieber, das ist wieder ein typisch englischer Nachmittag heute. Ja, Liebes. Tee, Gurken-Sandwiches, kleine leckere Plätzchen. Das hat diese Nation groß gemacht. Ja, Liebes. Es regnet nicht. Und wie bitte? Es regnet nicht. Sommer in England und es regnet nicht. Es ist heiß. Womöglich muss ich jetzt jeden Moment meine Strickjacke ausziehen. Diese Hitze ist nicht gerade typisch englisch. Fühlst du dich wohl? Wenn du es unbedingt wissen willst, mir ist langweilig. Ich hab's satt und möchte mein Leben ändern. Hast du heute Morgen deine Magentropfen genommen? Ja, Liebes. Also, dann nimm noch ein paar, wenn du das nächste Mal reingehst. Und nimm ein Aspirin, wenn du schon mal dabei bist. Wahrscheinlich hast du wieder Verstopfung. Ein offener Leib, George. Genau das fehlt dir. Auf der Straße ist immer noch nichts zu sehen. Auf wen wartest du denn, George? Seit deinem Mittagsschläfchen sitzt du wie auf glühenden Kohlen. Stimmt ja gar nicht. Stimmt wohl. Ich bin eine Frau, ich merke sowas. Du wartest doch auf irgendwas. Tu ich nicht. George, ich lebe seit 35 Jahren mit dir zusammen. Ich kenne dich in- und auswendig. Du verschweigst mir doch etwas. Ein Geheimnis. Tu ich nicht. Es wäre lächerlich von mir, wenn ich probieren würde, dir etwas zu verschweigen, Liebes. Das weiß ich doch. Und ich bin nun mal kein lächerlicher Mensch. Ergo und quod erat demonstrandum verschweige ich dir auch nichts. Dein logisches Verständnis ist genauso dürftig wie dein Mathematikverständnis, George. Auf jeden Fall möchte ich, dass er dich überrascht, wenn er auftaucht. Aha. Wusste ich's doch. Wer denn? Kennst du nicht. Ich hoffe, das ist nicht wieder einer von deinen Streichen, George. Die Frau des Vikars hat sich noch immer nicht von deinem letzten Streich erholt. Ich habe gehört, ihre Haare wachsen endlich wieder nach. Das sieht aus, als hätten sie ihr irgendeinen Busch über die Ohren gepflanzt. Kein Wunder, dass sie bei der Morgenandacht diese Plastikregenhüte trägt. Nein, diesmal ist es kein Streich, sondern jemand, den du kennenlernen solltest. Ach, wer denn? Ein Mann, der dein Leben verändern könnte. Mr. Romeo verfügt über gewisse Talente, die ich nutzen möchte. Was für Talente? Das wird sich alles zeigen, Liebes. Ach, wie ich das hasse, wenn du so geheimnisvoll tust. Da fällt mir ein, ich war neulich auf der Post, um für Miss Atkinson 5 Schillinge zu holen. Und die haben mir gesagt, du wärst am Tage vorher da gewesen und hättest 20.000 Pfund abgehoben. Ach, wirklich? 20.000 Pfund, George, reißen ein kleines Loch in das Vermögen, das mir mein Vater hinterlassen hat. Das habe ich dann wohl vergessen, ne? Ja, wieso um alles in der Welt gibst du Miss Atkinson 5 Schillinge? Scheint mir ein bisschen übertrieben. Überstunden, George. Wenn schon. Findest du 5 Schillinge nicht doch ein bisschen übertrieben? Du bist doch wohl höchstens ein paar Stunden hier gewesen. Du lebst ja im Mittelalter, mein Lieber. Wir haben schließlich 1990. Ja, und wieso redest du dann immer noch von Schillingen? Schillinge sind schon vor Jahren abgeschafft worden. Das heißt, Pence und Pfund. Mein Geld, George, ist immer noch anständiges englisches Geld. Ich habe Harold Macmillan nie leiden können. Er war so ein ordinärer kleiner Mann. Du meinst Wilson. Wilson konntest du nicht leiden. Ich werde mir doch wohl noch aussuchen dürfen, wen ich nicht leiden kann, George. Diese Woche kann ich Harold Macmillan nicht leiden. Männer mit Glatze habe ich nie leiden können. Jetzt verwechselst du das mit der Frau aus dem Fernsehen, die wir beide nicht leiden können. Ich verwechsle überhaupt nichts. Ich weiß genau, dass du mir bloß nicht sagen willst, was du mit meinen 20.000 Pfund gemacht hast. Ja, nein, glaube ich nicht. George. Also, wenn du es unbedingt wissen willst, ich habe sie Mr. Romero gegeben. Mr. Romero? Wozu um alles in der Welt? Naja, Alice, er ist von der Mafia. Von der Mafia? Wer ist denn das um Himmels Willen? Ach, George, du bist doch wohl nicht schon wieder dem Tennisverein beigetreten, oder? Also die Mafia ist zufällig das größte, skrupelloseste und bestorganisierte Verbrechersyndikat der Welt. Ach, du meinst Verkehrspolizisten. Ist das nicht ein bisschen happig? Ein Bußgeld über 20.000 Pfund? Also Mr. Romero ist kein Verkehrspolizist, Alice. Mr. Romero ist ein Hitman. Aha, sehr beeindruckend. Davon bin ich überzeugt. Er gießt Menschen in Beton und lässt sie unter der Autobahn verschwinden. Und George, ich glaube, du gehst besser rein, bis die Sonne untergeht. Ich wollte wirklich, du würdest mir zuhören, Alice. Was ich dir zu sagen habe, ist nämlich wichtig. Lebenswichtig. Ich hoffe doch sehr, dass du nach all der Zeit, die wir miteinander verbracht haben, nicht von mir erwartest, dass ich anfange, dir zuzuhören. Zum Zuhören ist es bald zu spät. Ich weiß nicht, was heute Nachmittag in dich gefahren ist. Geflügelte Worte und geheimnisvolle Andeutungen passen doch nicht zu dir, George. Vater hatte recht. Ich hätte den netten jungen Mr. Peter Kind heiraten sollen, auch wenn sein Onkel einen Fischladen hatte. Genau. Komm bloß wieder damit an. Jedes Mal, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, hältst du mir diesen verfluchten Fischladen vor. Was für Ausdrücke, George. Es genügt wohl nicht, dass ich die ganze Zeit bei dir geblieben bin. Es genügt wohl nicht, dass ich mich mit deiner Borniertheit und deinen Stützstrümpfen herumgeschlagen habe. Nein, du fängst immer wieder mit diesem Fischladen an. George, du wirst langweilig. Wart bloß ab, wenn Mr. Romero kommt. Du brennst offensichtlich darauf, mir alles über Mr. Romero zu erzählen. Also, ich werde dir nicht den Gefallen tun, danach zu fragen. Ich glaube, ich gehe rein und schaue Video. Ich darf doch annehmen, dass du Rambo 3 vom Gemüsehändler mitgebracht hast. Du kannst nicht reingehen. Selbstverständlich kann ich reingehen. Hilf mir bitte hoch, diese Gartenstühle sind nun wirklich nicht zum Sitzen gemacht. Du kannst nicht reingehen, weil Mr. Romero bald kommt. Mr. Romero macht dann eine kleine Spazierfahrt mit dir. Ich mag seinen Namen nicht. Romero. Klingt nach Ithaca. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, traue niemals einem Fremden. Fremde kommen aus dem Ausland, George. Kannst du dich noch an Mr. Windlesham erinnern? Was? Mr. Windlesham? Kannst du dich an den noch erinnern? Nein. Was soll denn das alles? Oder um genauer zu sein, kannst du dich an Mrs. Windlesham erinnern? Die verstorbene Mrs. Windlesham. George, hilf mir hoch. Rambo ruft. Mrs. Windlesham hat auch eine Spazierfahrt im Auto gemacht. Im Auto von Mr. Romero. Mit dir ist heute wirklich nicht gut Kirschen essen, George. Ich habe Kopfschmerzen. Mr. Windlesham hat mir Mr. Romero vermittelt. Er hat gesagt, Mr. Romero könnte alle meine Probleme lösen. Ich nehme an, das alles hat meine größte Aufmerksamkeit verdient, nicht wahr, George? Allerdings, Liebes. Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, weshalb. Eine durchaus passende Redewendung. George, du bist ein Langweiler. Du warst ein Langweiler, als ich dich geheiratet habe. Du warst ein Langweiler, solange ich mit dir verheiratet war. Und du bist auch jetzt ein Langweiler. Ich glaube, ich werde dich einsperren lassen. Mr. Windlesham ist gerade erst von der Isle of Wight zurückgekommen. Schon wieder Ausland. Du hast heute aber auch nur Ausland im Kopf. Auf der Isle of Wight hat er seine Flitterwochen verbracht. Seine zweiten Flitterwochen. Ich fürchte, ich komme nicht ganz mit. Nachdem die erste Mrs. Windlesham als vermisst gemeldet wurde, hat er wieder geheiratet. Per Post. Per Post? Die Zeiten ändern sich. Eine Katalogbraut von den Philippinen. 18 Jahre alt. Eine Haut so warm wie frisches Brot. Und genauso knusprig, nehme ich an. George, was brabbelst du da eigentlich vor dich hin? Alice, hast du noch nie daran gedacht, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass mir im Leben einiges entgangen ist? Doch, natürlich. Uns ist doch allen was entgangen, George. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir der Oberschicht angehören. Wir sind nicht auf dieser Welt, um uns zu amüsieren. Wir sind dazu da, den Mob in seine Schranken zu weisen und konservativ zu wählen. Adel verpflichtet. Aber du warst doch immer nur dir selbst verpflichtet. Mir jedenfalls nicht. Doch, natürlich. Ich hab dich geheiratet. Weißt du das nicht mehr? Seit Jahren träume ich von einem anderen Leben. Oben ohne, über sonnendurchflutete Lichtungen wandern. Nächtelang mit dunkelhäutigen Jungfrauen zwischen kühlen, frischen Laken liegen und dem fernen Gemurmel der Südsee lauschen. Alice, seit ich Mrs. Windlesham gesehen habe, die neue Mrs. Windlesham, und mir klar geworden ist, dass sie mir gehören könnte, zum Preis einer erstklassigen Briefmarke, lässt mich der Gedanke nicht mehr los. Das wäre der erste Gedanke deines Lebens, George. Plötzlich wurde mir klar, was ich alles machen könnte, wenn ich allein wäre, wenn ich dich nicht hätte. Wenn du mich nicht hättest, George, würdest du noch zum Flaschenkind und auf den Hund kommen. Du bist erbärmlich, George. Warst es immer und wirst es immer sein. Von wegen dunkelhäutige Jungfrauen. Wenn ich mich recht erinnere, hättest du nicht die leiseste Ahnung, was du mit einer dunkelhäutigen Jungfrau anstellen solltest. Gesetzt den Fall, du würdest eine zwischen deine kühlen, frischen Laken kriegen. Das war doch nur die eine Nacht, Alice. Eine Nacht hat mir vollauf genügt. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es in unserem Hotel noch ein anderes Zimmer gab. Und da fragst du dich noch, weshalb ich mich mit Mr. Romero in Verbindung gesetzt habe? Ich frage mich überhaupt nichts. Du liegst mir doch die ganze Zeit mit diesem Mr. Romero in den Ohren. Ich habe an dem Mann aber auch nicht das geringste Interesse. Solltest du aber, Alice. Ich habe ihm die 20.000 Pfund bezahlt, damit er mir einen kleinen Dienst erweist. Also es ist vulgär, über Geld zu sprechen. Schon wieder eins deiner berühmten Ausweichmanöver. Was? Du wechselst doch nicht immer das Thema. Hast du dir etwa wieder dieses widerliche Männermagazin angesehen? Da. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich habe nie verstanden, was du meinst. Und werde nie verstehen, was du meinst. Hör mal. Nein, ich höre nicht. Ich habe keine Lust, dir den ganzen Nachmittag zuzuhören, bis ich schwarz werde. Ich glaube, ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Hör mal, da kommt ein Auto. Das kann nur Mr. Romero sein. Also, wenn er das ist, will ich hoffen, dass er ein anregenderer Gesprächspartner ist als du. Hier drüben! Mr. Romero! Hier drüben! Mein Gott, George! Mr. Romero! Also wirklich, George. Mr. Ponda. Wie geht's Ihnen heute? Mr. Romero, ich bin froh, dass Sie es doch noch geschafft haben. Und das ist meine Frau. Mrs. Ponder. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. So viel. Oh, Mr. Romero. Ich sag's ja. Es ist mir ein Vergnügen. Bitte, setzen Sie sich. Danke. George, schenk Mr. Romero etwas Tee ein, ja? Ich fürchte, wir haben keine Gurke mehr, Mr. Romero, aber nehmen Sie doch eins von unseren deliziösen Plätzchen. Oder sagt man bei Ihnen deliziös mit X? Red kein Blödsinn, Alice. Tee wäre herrlich. Mr. Romero hat sicher keine Zeit für Tee. Schenk schon einen, George. Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Es fehlt ihm an feiner Lebensart. Wie ich höre, fahren Sie Taxi, Mr. Romero? Wie bitte? Taxi. Ja, Entschuldigung, vielleicht sagt man bei Ihnen Le Cap oder El Taxico? Ich nehme doch an, es gibt Taxis, wo Sie herkommen. Autos zum Leihen oder Mieten. Also, ich verstehe nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich ihm das klar machen soll, George. Also, Mr. Romero weiß genau, was ein Taxi ist, Alice. Na, warum hat er das nicht denn gleich gesagt? Er fährt kein Taxi. Ich habe keine Ahnung, wie du auf diese Idee gekommen bist. Er ist kein Taxifahrer. Deswegen brauchst du nicht so zu brüllen, George. Noch bin ich nicht mit Schugge. Er sieht aus wie ein Taxifahrer. Hübsch genug ist er jedenfalls. Alice, ich hab's dir doch gesagt. Mr. Romero ist einer der besten Hitmen der Mafia. Ach, das ist ja furchtbar interessant. Sie müssen mir alles darüber erzählen, ja? George, wir brauchen noch heißes Wasser. Alice. George, und wo du gerade dabei bist, noch eine runde Gurken-Sandwich könnte auch nicht schaden, ja? Das Brot ist in der Brottrommel, wo Brot draufsteht. Die Butter unter dem Deckel, wo Butter draufsteht. Und die Gurke ist in dem hohen Glas, wo Spaghetti draufsteht. Alice, wir haben keine Zeit. Mr. Romero ist ein vielbeschäftigter Mann. Red nicht so viel, tu, was ich dir sage, und zwar sofort. Ja, liebes. Manchmal wundere ich mich über meinen Mann, Mr. Romero. Er kann so stur sein. Davon bin ich überzeugt. Sie gefallen mir, Mr. Romero. Entweder ich mag jemanden von Anfang an oder ich mag ihn von Anfang an nicht. Sie mochte ich von Anfang an. Ich bin geschmeichelt. No, Sie haben auch allen Grund dazu, um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich mache mir Sorgen wegen George. Die letzten paar Tage hat er sich so seltsam benommen. Seit Montag, würde ich sagen. Am Montag haben wir uns getroffen, Mrs. Ponder. Ach, ja. Was für ein Zufall. Ich persönlich denke ja, er ist über diese grauenhafte Frau im Fernsehen noch nicht hinweg. Welche Frau denn? Im Fernsehen gibt's jede Menge grauenhafte Frauen. Ach, es ist so schön, dass endlich jemand da ist, mit dem ich ein intelligentes Gespräch führen kann. George ist nicht gerade der beste Gesprächspartner der Welt. Manchmal muss ich für ein intelligentes Gespräch bis nach Brighton fahren. Hat Ihr Mann Ihnen erklärt, in welcher Branche ich tätig bin? Ja, gewissermaßen. Aber Sie wissen ja, wie er ist. Ich bin froh, dass wir Gelegenheit zu einem kleinen privaten Plausch haben. Ich mache mir Sorgen um seine Gesundheit. Na, um Georges Gesundheit sollten Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Ich glaube, er wird langsam bekloppt. Entschuldigen Sie, ich hab's vergessen. Bekloppt. Nein. Verrückt. Ja, geisteskranko. Verstehen Sie? Vielleicht sollte ich Ihnen erklären... Ja, aber es gibt nichts zu erklären, lieber Mann. Ich bin durchs Leben gekommen, ohne mir je etwas erklären zu lassen. Und ich habe wirklich nicht die Absicht, jetzt damit anzufangen. Ihr Mann hat mir 20.000 Pfund bezahlt, damit ich Sie zu einer Spazierfahrt in meinem Wagen mitnehme. Ich wusste doch, dass Sie Taxifahrer sind. Nein, ich bin kein Taxifahrer. Ich bin ein Hitman. Ein Mörder. Ein Killer. Oh Gott. George, ja. Seitdem du im Kirchenchor bist, lernst du die komischsten Leute kennen. So, da wären wir. Haben Sie es ihr gesagt? Mir was gesagt? Ja, aber ich glaube, sie hat es nicht begriffen. Alice, ich habe mit Mr. Romero vereinbart, dass er mit dem Auto eine Spazierfahrt mit dir macht. Eine Spazierfahrt dahin, wo die neue Autobahn gebaut wird. Eine Spazierfahrt, von der du nicht zurückkommen wirst. Ja, was für eine hübsche Überraschung. Habe ich denn heute Geburtstag? Es ist hoffnungslos. Es ist relativ unwichtig. Wir trinken unseren Tee und dann los. Aber sie muss doch wissen, weshalb. Sie muss doch begreifen. George, hör auf, von mir zu sprechen, als wäre ich Luft. Jahrelang habe ich mir das gefallen lassen. Jahrelang. Sie wissen nicht, was das heißt. Ich lasse sie nicht eher mit ihnen weggehen, bis sie genauestens begriffen hat, was hier gespielt wird und weshalb ich ihnen das Geld gegeben habe. Na ja, ich verstehe. Rache ist nur dann süß, wenn das Opfer begreift, was? Ach, bitte, würde mir jemand erklären, worüber ihr beiden redet? Männer, immer müsst ihr euch verbünden. Zwei Männer auf einen Haufen und schon haben wir eine hinterhältige Bande. Ich erkläre dir das jetzt klipp und klar. Mr. Romero wird dich zur Autobahnbaustelle fahren. Dort wird er dir einen Socken voller Billardkugeln über den Kopf hauen. Bitte schön, ich arbeite nicht mit Billardkugeln. Dann wird er deine Leiche in einen tiefen Schacht werfen. Und morgen werden dich die Arbeiter mit Beton überschütten. Dann werde ich zur Post gehen und meine Bestellung nach den Philippinen abschicken. George, du bist erbärmlich. Eigentlich dürfte ich mit meinem Mann überhaupt nichts zu tun haben, Mr. Romero. Er macht immer alles falsch. George, reich Mr. Romero doch ein Gurkensandwich. Ja, entschuldige, liebe Simple. Ja, danke. Außerdem ist er doch vollkommen unfähig, mich loszuwerden. Mm. Mein Mann hat schon immer über seine Verhältnisse gedacht. Von wegen dunkelhäutige Jungfrauen. Demnächst möchte er womöglich noch Prinz Charles kennenlernen. Alice, du kannst nichts dagegen machen. Er ist wirklich der undankbarste Mensch, den man sich vorstellen kann, Mr. Romero. Ich habe ihm die besten Jahre meines Lebens geopfert und er dankt es mir, indem er mit meinem Geld jemanden engagiert, der mir eine Billardkugel über den Schädel ziehen ich soll. Ich arbeite nicht mit Billardkugeln. Gut so, gut so. Ja, Billard ist ja auch ein so ordinäres Spiel. Nur ordinäre kleine Männer spielen es. Ich muss das schließlich wissen. Ich habe Ihnen stundenlang zugeschaut. Ich arbeite mit meinen bloßen Händen. Ich habe den schwarzen Gürtel. Ach, ich sage das nur ungern, aber es ist offensichtlich, dass Sie aus einem anderen Kulturkreis stammen. Ich übe mich schon seit vielen Jahren in der Kunst der Verteidigung. Jetzt ist mein Körper eine fein geschliffene, vollkommen ausbalancierte Waffe. Ja, ja, ich möchte mich auch schon seit Jahren mal in der Kunst der Vereinigung üben. Der Verteidigung, Mr. Ponder, der Verteidigung. Bitte gestatten Sie mir eine kleine Demonstration. Gestatten Sie mir, Ihnen 5 Pfund zu überreichen. Oh, vielen Dank. Gib mir das Geld, George. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Romero, aber Sie sind ein Gast und unsere Gäste müssen Ihren Tee nicht bezahlen. Die 5 Pfund sind nicht für den Tee, sondern für diesen kleinen Beistelltisch. Ich nehme an, er hat keinerlei Erinnerungswert. Natürlich nicht. Mein Mann hat ihn mir geschenkt. Also dann. Ja! Ich sag's ja. Oh, um Himmels Willen. Und zum Schluss mit meinen bloßen Zähnen. Ja. Um Gottes Willen. Mein Gott. Ich hoffe, jetzt ist Ihnen klar, warum ich keine Billardkugeln benötige. Mr. Romero, ich bin wirklich ziemlich beeindruckt. Also, sehr beeindruckt. Was ich mit Ihrem Beistelltisch gemacht habe, kann ich genauso gut mit Ihrem Genick machen. Setzen Sie sich doch, Mr. Romero. Danke. George, räum den Müll weg und schenk unserem Gast noch ein Tässchen Tee ein, ja? Ich bin sicher, dass wir zu einer gütlichen Einigung kommen werden. Ach, Alice. Alice, du guckst schon wieder so. Nehmen Sie sich in Acht, Mr. Romero. Genauso hat sie geguckt, ehe sie eingewilligt hat, mich zu heiraten. Wenn ich recht verstehe, Mr. Romero, hat Ihnen mein Mann 20.000 Pfund von meinem Geld gegeben, um mich loszuwerden. Im Wesentlichen ja. Oh, er hat es schon immer auf die billige Tour probiert. Unsere Flitterwochen haben wir in Frinton verbracht. Und wer war schuld daran? Du, George! Nein, du! Ich wollte eine Kreuzfahrt um die Welt machen. Ich hatte mir sogar schon kurze Hosen gekauft. Sie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Selbstverständlich. Ich war jung und lebenslustig. Und zu meiner Zeit war Frinton eben en vogue. Frinton war noch nie en vogue. Und du warst nie jung und lebenslustig. Wenn meine Frau sich amüsieren will, Mr. Romero, besprüht sie die Rosen von nebenan mit Unkrautvernichter. George, du machst sie schon wieder lächerlich. Es hat keinen Sinn, Alice. Du kannst dich über mich lustig machen, so viel du willst. Diesmal habe ich mir fremde Hilfe geholt. Mr. Romero gehört mir. Oh, wie besitzergreifend. Mr. Romero, ich bin eine ältere Dame und weiß über solche Sachen eigentlich nicht Bescheid. Aber sind 20.000 Pfund der gängige Preis für Mord? Naja, eigentlich arbeiten wir nach einem gestaffelten Tarif. Aha. Je wichtiger und schwieriger die Zielperson, desto höher der Preis. Die Premierministerin beispielsweise würde eine Menge Geld kosten. Und dann wird's immer billiger. Je nach Tarif. Am Ende stehen dann normale Parlamentsabgeordnete und Landstreicher. Für 10.000 Pfund kann ich Ihnen einen ausgezeichneten Landstreicher liefern. Aha, ich verstehe. Sagen Sie, wie viel hat Mrs. Windlesham gekostet? 30. Wie bitte? 30.000. 30.000? Mhm. Ja, wollen Sie damit sagen, dass sie drei Landstreicher wert war und für mich lediglich zwei veranschlagt werden? Mrs. Windlesham war ein Sonderfall. Freimaurer, wissen Sie. Ihr Bruder war bei der Polizei. Trotzdem typisch, George. Das Billigste ist gerade gut genug. George, räum doch den Tisch weg. Nee. Mr. Romero, ich gebe Ihnen 30.000 Pfund, wenn Sie mit meinem Mann zur Autobahnbaustelle fahren. Was? Das heißt, Sie fahren mit ihm, anstatt mit mir. Was? Du darfst dich glücklich schätzen, George. Ich biete genauso viel wie Mr. Windlesham. Weiß Gott, du bist nicht einmal halb so viel wert wie Mrs. Windlesham. Unter diesen Umständen finde ich das äußerst großzügig. Das kannst du doch nicht machen. Preistreiberei ist illegal. Mord auch, wenn ich mich nicht irre. Mr. Romero, Sie können Ihr Angebot doch nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Also... Schließlich haben wir eine Abmachung getroffen. Per Handschlag, ein Mann, ein Wort und so. Ich bitte Sie, Mr. Romero, Sie kommen vielleicht aus dem Ausland, aber ich bin Engländer. Also, Sie dürfen noch nicht einmal daran denken. Ich habe das Formular schon ausgefüllt. Ich habe Stunden dafür gebraucht. Ein paar Fragen waren ganz schön schwer. Wie würden Sie mit weniger als 30 Wörtern Ihre Traumfrau beschreiben? Ich bin bis zum Ellbogen gekommen. Und dann hatte ich keinen Platz mehr. Ach, George, halt doch den Mund. Mr. Romero versucht doch gerade, eine Entscheidung zu treffen. Also, es geht wirklich nicht. Ich muss mich an meine Regeln halten. Hurra! Ihre Regeln, Mr. Romero? Ja. Ja, aber ich dachte, Sie kommen aus Neuseeland. Meine Regeln. So ähnlich wie die Verkehrsregeln. Nur geht's dabei um Erpressung, Mord und persönliches Auftreten. Unbedingt nötig. Da wir nur selten etwas schriftlich festlegen. Ist eine Vereinbarung erstmal getroffen, kann sie nicht mehr aufgehoben werden. Ist sie erstmal per Handschlag besiegelt, zählt dein Leben nichts und deine Seele gehört dir nicht mehr, bis die Schuld beglichen ist. Ah, bravo. Das ist sehr lobenswert. Ja, wir haben auch unsere Vorschriften. Tja, das wär's. Hören wir doch auf, hier rumzufuschen. Ich schlage vor, dass Sie meine Frau jetzt wegbringen. Ja. Im Fernsehen werden gleich die Kanonen von Navarone wiederholt und die möchte ich auf keinen Fall verpassen. Ach, dein Geschmack ist ja so ordinär, ist wirklich nicht abscheulich genug, um dich zu beschreiben. Sehen Sie, was ich mir alles gefallen lassen muss? Unter 50 Meter soliden Beton. Und das ist das Beste. Ich hoffe selbstverständlich, du hast dir das alles sorgfältig durch den Kopf gehen lassen, George. Wie bitte? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er ohne mich anfangen würde. Ich hoffe doch, dass dir Mr. Romero hier für meine 20.000 Pfund eine echte Todesurkunde besorgt. Was? Eine Todesurkunde. Unterzeichnet und beglaubigt von irgendeinem Beamten im weißen Kittel. Soweit ich weiß, brauchst du eine, ehe du wieder heiraten kannst. Oder ehe das Testament vollstreckt werden kann. Wie bitte? Aber ich bin sicher, dass dir Mr. Romero eine besorgt. Nicht wahr, Mr. Romero? Also, ich weiß wirklich nicht... George besitzt nämlich keinen Penny, wissen Sie, Mr. Romero. Nicht einen Penny. So mittelmäßig ist er. Das ganze Geld gehört mir, genau wie das Haus und der Wagen. Er bekommt noch nicht einmal Rente. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, dunkelhäutige Jungfrauen auszuhalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Geld, was er vom Staat kriegen würde, dazu nicht ausreicht. Du hast vergessen, dass ich Zugang zu unserem Postsparbuch habe. Wie meinst du, wäre ich wohl sonst an die 20.000 Pfund gekommen? George, du bist ja so naiv. Zuallererst habe ich natürlich alles auf ein anderes Konto überwiesen. Auf ein Bankkonto, George. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte tatsächlich, du hättest deiner überaus vulgären Leidenschaft für Pferde mal wieder nicht widerstehen können. Nie wäre ich darauf gekommen, dass du das Geld brauchtest, um, mich um die Ecke zu bringen. Ach, du siehst zu viele Filme. Also, George, wie willst du denn zurechtkommen, wenn ich nicht mehr da bin? Ich komme sehr gut ohne dich zurecht. Vielen Dank. Du würdest keine 5 Minuten überstehen. Du hättest kein Geld und selbst wenn Mr. Romero dir eine Urkunde besorgt, was ich sehr bezweifle, würde meine Schwester in Harrogate das Haus bekommen. Es ist mir egal. Ich komme schon zurecht. Kapierst du denn nicht, Alice? Ich hasse dich. Seit Jahren wünsche ich mir, du wärst tot. Seit Jahren. Ich hasse deine spindeldürren Beine. Ich finde es widerlich, wie du Marmeladentörtchen isst. Deine Haare ekeln mich an und ich hasse deine Klamotten, aber am allermeisten hasse ich dich. George, würdest du bitte still sein? Nein, nein, nein. Ich werde diesmal nicht still sein. Also, wenn du schon nicht still sein kannst, dann sei bitte wenigstens höflich. Wozu? Du vergisst eins, Alice, deine Zeit ist begrenzt. Natürlich ist sie begrenzt, George, schließlich sind wir alle sterblich. Aber manche Menschen sind eben sterblicher als andere. Mr. Romero, würden Sie meine Frau freundlicherweise hier wegschaffen? Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Ich möchte da sein, ehe es zu dunkel ist. Auf Baustellen gibt es immer so viele Pfützen. Mrs. Windlesham hat mich ein paar hervorragende Lederschuhe gekostet. Wenn Sie wohl so freundlich wären, mich zu begleiten, Mrs. Ponder... Sagen Sie, wo ist diese Baustelle? In Essex. Ist die Fahrt wenigstens schön? Ich fahre nur ungern durch Städte. In Städten gibt es immer so viele Menschen. Also, wenn Sie möchten, nehmen wir die schöne Strecke. Wie aufmerksam. Also, George, das war's dann wohl. Was? Dann leb wohl, George. Was? George, nach 35 Jahren Ehe solltest du zu mehr imstande sein, als dumm dazustehen. Du kannst aber nicht gehen. Was soll denn das heißen? Das heißt, du gehst einfach so? Selbstverständlich gehe ich einfach so. Vergiss nicht, die Katze zu füttern und ich nehme an, von jetzt ab wird ein 1/2 Liter Milch wohl reichen. Sag doch das bitte auch dem Milchmann, ja? Ich finde es einfach unglaublich, dass du einfach so gehst. Du hast noch nie den Mut gehabt, irgendetwas durchzustehen. Hat noch nicht einmal genug Mumm, um beim Scrabble zu schummeln, Mr. Romero. Wie lange dauert die Fahrt? Och, na gut, 2 Stunden, würde ich sagen. Oh, ausgezeichnet. Ja, ich muss nur eben nachsehen, ob ich das Scheckbuch in der Tasche habe. Ja, wunderbar. Was willst du denn damit? Mr. Romero will zahlen, wenn wir zu einer Einigung gekommen sind, natürlich. Was für eine Einigung? Auch wenn du kein Geld mehr hast, George, ich habe noch welches. Ich schätze, in knapp 3 Wochen bist du höchstens noch so viel wert wie ein Landstreicher. Ich glaube, Sie sagten 10.000 Pfund, nicht wahr, Mr. Romero? Ja, genau das. Aha. Ja, ich feilsche nur ungern, Mr. Romero, aber würden Sie mir Rabatt einräumen, wenn ich mich anständig benehme? Was ist hier eigentlich los? Also bitte halt du dich da raus, George, ja? Du hast nicht einmal so viel Anstand besessen, mich zu deinen Verhandlungen mit Mr. Romero hinzuzuziehen. Also halte dich freundlicherweise auch aus meinem heraus, ja? Wir sprachen gerade über einen Rabatt, Mr. Romero. Allerdings, aber ich weiß nicht genau... Ich bin vielleicht eine Frau, Mr. Romero, und eine alte noch dazu. Sie sind vielleicht jung und können mit einer Hand ein Beistelltischchen kaputt machen. Aber ich bin sicher, dass Sie es vorziehen würden, wenn ich zur Mitarbeit bereit wäre. Hm? Denken Sie an Ihre Schuhe. Ja, ich verstehe. 10%. 10% wovon? 30.000. 30.000? Ich bitte um Entschuldigung. 20. Wie bitte? 20? 15. Moment mal. Ja, Moment mal. Was ist hier eigentlich los? 10. Nein, für 10 kann ich das nicht machen. Mein Steuerberater will mich umbringen. Was? Um Himmels Willen? 10 ohne Rabatt. Abgemacht. Heute Abend? Morgen. Heute Abend. Okay, heute Abend. Es ist zwar dunkel, aber das sind schon ein paar Schuhe. Hand drauf. Hand drauf. Tja, da jetzt ja wohl alles klar ist, fahren. Was ist klar? Irgendetwas stimmt hier nicht. George, du würdest auch die nächste Eiszeit verpassen und wenn dir dabei die Nase abfriert. Ich habe soeben mit Mr. Romero vereinbart, dass er dich, wenn er heute Abend von der Autobahnbaustelle zurückkommt, abholen und auch dorthin bringen soll. Ist dein Scheck in Ordnung oder nehmen Sie auch Kreditkarten? Ein Scheck wäre schön. Jetzt wartet mal einen Moment. Ach Gott, wo ist denn nun wieder meine Brille? Das kannst du doch nicht machen. Wieso denn nicht? Das ist unmoralisch. Moral ist was für kleine Leute und Leichenbestatter, George. Mr. Romero, das können Sie nicht machen. Geschäft ist Geschäft, Mr. Ponder. Danke. War mir ein Vergnügen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Mr. Ponder. Nicht persönlich? Nicht persönlich? Was gibt's denn Persönliches als das eigene Leben? Ich meine, ohne ist man ganz schön aufgeschmissen. Ich will damit nur sagen, dass ich persönlich Ihnen das Leben nehme. Ach, bravo. Das möchte ich schon seit Jahren. Ich hau ab! Ich nehme den Wagen und fahre nach Norwich. Red doch keinen Quatsch, George. Ohne mich würdest du so einen abgelegenen Ort nie finden. Ja, dann laufe ich eben. Ja, George. Mr. Romero, ich glaube, es wäre das Beste für alle Beteiligten, wenn wir zusammenfahren würden. So würden wir auch Benzin sparen. Und wenn ich eins hasse, dann ist es Verschwendung. Für mich wäre das jedenfalls die bequemste Lösung. Gut, also abgemacht. George, komm, wir fahren alle zusammen. Ist doch vielleicht ganz lustig. Ausflüge habe ich immer schon gemacht. Vielleicht können wir unterwegs ja irgendwo ein Eis essen. Also Moment mal. Ja, was? In Mr. Romeros Auto fahre ich nirgendwo hin. Ich weiß nicht, ob dir das bereits aufgefallen ist, Alice. Aber Mr. Romero verdient seinen Lebensunterhalt damit, dass er Menschen umbringt. Selbstverständlich ist mir das aufgefallen. Das hast du mir doch eindeutig zu verstehen gegeben, als du angefangen hast, von einer Leiche zu reden. Von meiner Leiche. Ich will gerne zugeben, dass mich das verletzt hat. Ich meine, das ist Tatsache. Er macht das tatsächlich. Er ist nicht Mr. Rambo, Alice. Mr. Romero existiert wirklich. Er ist ein kaltblütiger Killer mit einem Herz aus Eis. Ja, sehr freundlich, Mr. Ponder. Ein Ausflug in seinem Wagen wäre der letzte Ausflug deines Lebens. Na, falls das heißen soll, dass ich mir nicht mehr die ganze Zeit dein Gefasel anhören muss, nehme ich das gern in Kauf. Das kannst du doch nicht machen, Alice. Du kannst nicht mit ihm gehen. Ach, nein. Du meinst wohl, wir können nicht mit ihm gehen. Wenn wir mit ihm gehen, kommen wir nämlich nicht mehr zurück. Es ist mir egal, was ich meine. Ich meine, ich steige jedenfalls nicht mit Mr. Romero in diesen Leichenwagen. Eher verzichte ich auf die Philippinen. Ach, hör doch auf zu jammern, George. Ich bin ein Mann in den besten Jahren und ich fahre zu einer Autobahnbaustelle. In den besten Jahren? Du warst noch nie in den besten Jahren. Also, wenn ich mir erlauben dürfte... Ich bin jetzt, wie ein Stintenkäse. Je älter ich werde, desto frischer werde ich. Und desto schimmeliger. Miss Atkinson hat sich schon über deinen Geruch beschwert. Wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen würde. Also wenn ich rieche, dann stinkst du. Also, du bist wirklich der widerlichste Mensch in der Geschichte des ganzen Universums. Bitte, ich habe einen Vorschlag zu machen. Sie halten sich da raus, Sie dämlicher Winzling. Genau, sehen Sie denn nicht, dass es hier eine Privatangelegenheit ist? Ja, aber hören Sie also mal, jedenfalls, doch... wenn George nicht geht, gehe ich auch nicht. Und ich gehe nicht, wenn du nicht gehst. Und wenn du nicht gehst, gehe ich schon gar nicht. Um auf meinen Vorschlag zurückzukommen. Ruhe! Wiedersehen. Vielen Dank für den Tee und die Gurkensandwiches. Was? Sie fahren gar nicht? Die Zeit drängt und ich habe auch noch andere Kunden zu entsorgen. Sie können aber nicht fahren. Meine Frau ist doch noch hier. Na, du doch auch! Mr. Romeo, wir haben eine Abmachung. Sie haben von mir einen Scheck bekommen. bekommen. Und von mir 20.000 Pfund. Und wenn Sie ohne George fahren, möchte ich mein Geld zurück. Ich auch. Von mir bekommen Sie kein Geld zurück. Oh, dann nehmen Sie doch stattdessen George. Zeigen Sie ihm die Autobahn. Von mir bekommt niemand sein Geld zurück. Und ich liefere immer. Mr. Ponder, Sie haben meine Nummer. Mrs. Ponder, hier, bitte, meine Karte. Was? Wenn Sie entschieden haben, rufen Sie mich an. Die Verträge sind noch offen und ich liefere immer. Und wenn nicht ich, dann ein Lehrling. Ein Lehrling? Ja. Mr. Romero, mein Mann hat Ihnen keine 20.000 Pfund bezahlt, damit Sie uns einen verpickelten Lehrling schicken. Stimmt, genau. Alice hat nur das Beste verdient. Ach, danke, danke, danke, mein Lieber. Na schön. Dann werde ich mich persönlich um Sie beide kümmern. Aber wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen, entscheiden Sie sich bitte vorher. Moment mal. Wie war das noch mit Ihren Regeln? Gab es da nicht irgendwas von wegen, deine Seele gehört dir nicht mehr bis so und so, so und so und so und so? Ja, du drückst dich wie immer sehr deutlich aus. Ja, da gibt's noch eine andere Klausel. Die ist noch viel wichtiger. Falls du die Möglichkeit hast, das Geld zu nehmen, ohne etwas dafür zu tun, bist du der glücklichste aller Sterblichen. Auf Wiedersehen. Also. Ha, typisch Geschäftsmann. Kommt zu spät, kassiert im Voraus und kriegt nichts zustande. Ich vermute, in seiner Freizeit arbeitet er in einer Autowerkstatt. Ich bin enttäuscht. Ich gebe zu, ich bin tief enttäuscht. Tja, ich glaube, ich gehe rein und schaue mir Rambo an. Das geht nicht. Jetzt kommen die Kanonen von Navarone. George, den hast du doch schon 100 Mal gesehen und mir ist nicht ganz klar, warum du ihn dir nochmal anschauen solltest. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht schaue ich mir sogar Rambo mit dir an. Ich weiß nicht, Alice, aber Mr. Romero hat mir einiges klar gemacht. Er hat mir gezeigt, was das alles wert ist. Familienleben. Zusammengehörigkeit. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, George. Ich glaube doch, Alice. Wir sind jetzt seit 35 Jahren zusammen und steuern auf das Ende unserer Lebensreise zu. Ah, bitte mach weiter. Fangen wir doch noch mal von vorne an. Machen wir noch einen Versuch. Lass uns doch von jetzt an einfach nett zueinander sein. Ich weiß, was wir machen. Ich gehe den Sherry holen und wir setzen uns hier hin, schlürfen ihn und gucken zu, wie die Abendschatten länger werden. Ja, genau das machen wir. Und morgen fangen wir zusammen ein neues Leben an. Ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich mir die Haare schneiden. Ich gehe eben den Sherry holen. George. Ja? Gib schon her. Bitte? Mr. Romeros Karte. Du hast sie doch aufgehoben. Ach, tatsächlich? Du bist erbärmlich, George. Ja, ich wollte sie bloß reinbringen. Schließlich brauchst du sie ja jetzt nicht mehr, oder? Na, gib sie schon her, George. Danke. Ich steck sie einfach hier oben in meinen Pullover, da ist sie ziemlich sicher. Schließlich wollen wir doch nicht, dass du weißt, wie man ihn erreichen kann und ich nicht, oder? So, jetzt kannst du den Sherry holen gehen. Ja, Liebes. Sie hörten Hitman von J.C.W. Brook, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore. Es sprachen Alice, Lola Mütl, George Ponder, Hans Kaninenberg, Mr. Romero, Matthias Ponier. Technische Realisation Hubert Bolter, Regieassistenz Isa Hochgerner, die Regie hatte Klaus Mierländer. Eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem österreichischen Rundfunkstudio Vorarlberg aus dem Jahre 1990.